Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Gelesen von Stefan Schmelz für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch. Das warme Bad. Diese Geschichte enthält nur Bilder, keinen Text. Ende von Das warme Bad. Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de.